Wenn ich irgendwann einmal im Sterbebett lieg, möchte ich sagen, dieser Weg war das Ziel. Ich sage, gib mir noch einen Augenblick Zeit. Bitte gib mir noch einen Augenblick Zeit. Bitte gib mir noch einen Augenblick Zeit. Ich bin gleich auch bereit und ich weiß, meine Zeit, sie ist reif. Irgendwann kommt der Mann mit der Sense und dann hat dieses Ganze ein Ende. Hoffentlich gibt's nur Freudenstränen. Hast du gelernt, nicht gebeugt zu gehen? Sahst du Licht, egal wie dicht die Bäume stehen? Würde es bedeuten, du hast nichts bereut im Leben. Die Zeit kommt und du musst einsehen. Nur Glück, Family und die Gesundheit zählen. Nach dem Tod bleibt nichts lebendig. Materielles ist vergänglich. Gut, dass in dein Leben ein paar der Heuchler kam. Somit weißt du, wer die wahren Freunde waren. Ah, was hast du viel gelacht? Was wohl deine erste Liebe macht? Was dir sicher, dass sie einfach perfekt ist? Was ist, wenn du sie geheiratet hättest? Du denkst dir, bitte lass mich verschont. Da hilft dir auch kein Talisman holen. Das Ende vom Lied dieser Navigation. Vertrau mir bitte, nix ist sicher. Aber der Tod kommt irgendwann einmal, ohne dich vorzuwarnen, um dich zu holen. Der Tod kommt irgendwann einmal, irgendwann einmal, um dich zu holen. Wenn ich irgendwann einmal im Sterbebett lieg, möchte ich sagen, dieser Weg war das Ziel. Ich sage, gib mir noch einen Augenblick Zeit. Bitte gib mir noch einen Augenblick Zeit. Bitte gib mir noch einen Augenblick Zeit. Ich bin gleich auch bereit und ich weiß, meine Zeit, sie ist reif. Sie buddeln gerade ein Loch für dich aus. Am Ende bleibt nichts außer Knochen und Staub. Der Tod kommt auf, wenn du denkst, du bist grad safe. Auch wenn er nicht auf der Gästeliste steht. Schau auf deine Uhr, deine Zeit tick tick. Dem Tod ist egal, ob du 30 bist, 40, 50 oder nur 8. Ich hoffe, mein Onkel hat's oben geschafft. Ich hab zu viel von meiner kostbaren Zeit verschwendet, denn oft gab es Streit. Keiner, der mir eine Postkarte schreibt. Ich würde alles geben, um mit euch nochmal zu sein. So viele Dinge würde ich ändern, Bro. Ja, ja, ihr kennt das schon. Für jeden heißt es einmal Endstation. Im Leben ist nichts gewiss. Aber der Tod kommt irgendwann einmal, ohne dich vorzuwarnen, um dich zu holen. Der Tod kommt irgendwann einmal, irgendwann einmal, um dich zu holen. Wenn ich irgendwann einmal im Sterbebett lieg, möchte ich sagen, dieser Weg war das Ziel. Ich sage, gib mir noch einen Augenblick Zeit. Bitte gib mir noch einen Augenblick Zeit. Bitte gib mir noch einen Augenblick Zeit. Ich bin gleich auch bereit und ich weiß, meine Zeit, sie ist reif.